Good morning, good morning, good Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. morning. I'm still kind of messed up from yesterday's devotion. Ich bin immer noch etwas durcheinander von der gestrigen Andacht. How many Christians have not divorced themselves from these desires and wage war? Wie viele Christen haben sich nicht von diesen Begierden getrennt und führen Krieg? How many Christians? Wie viele Christen? Let's be different. Lass uns anders sein. Now look in verse 12. Schau dir Vers 12 an. Live honorable lives as you mix with unbelievers. Lebt ein ehrenhaftes Leben, wenn ihr euch mit Ungläubigen vermischt. I tell you why I really like how the Passion says that. Mir gefällt sehr, wie die Passion das sagt. Because most Christians don't even mix with unbelievers. Denn die meisten Christen mischen sich nicht einmal unter die Ungläubigen, You know, they only mix with their own little religious group. sondern nur unter ihre eigene kleine religiöse Gruppe. And this must not be like that. Und das darf nicht so sein. Because think, Denn überleg mal. we are in this world, but we are not of this world. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. How are the people in this world going to see the light if you don't mix with them? Wie sollen die Menschen in dieser Welt das Licht sehen, wenn du dich nicht unter sie mischst? Do you know, I remember when I was young, the Psalms 1 was always quoted. Ich erinnere mich, als ich jung war, wurde immer Psalm 1 zitiert. Blessed is the man who does not sit where the sinners sit, walk their way. Selig ist der Mann, der nicht sitzt, wo die Sünder sitzen und nicht auf ihren Wegen wandelt. Don't go and watch a soccer game. Geh nicht zum Fußballspiel. Don't go and go to the pub. Geh nicht in ein Pub. No, the Bible says we should mix with them, but when we mix with them, we should be different. Nein, die Bibel sagt, wir sollen uns unter sie mischen, aber wenn wir uns unter sie mischen, sollen wir anders sein. How are they going to see the light if you don't shine it? Wie sollen sie das Licht sehen, wenn wir es nicht ausstrahlen? Look, we have to mix with unbelievers, but as we do that, we live honorable lives. Schau, wir müssen uns unter die Ungläubigen mischen, doch wenn wir das tun, führen wir ein ehrbares Leben. So when they tell the dirty jokes, we don't laugh. Wenn sie also schmutzige Witze erzählen, lachen wir nicht. When they cheat, we don't join. Wenn sie betrügen, machen wir nicht mit. When they are dishonest, we say, sorry, I'm not going to be part of this. Wenn sie unehrlich sind, sagen wir, tut mir leid, da mache ich nicht mit. I really like what Peter says. Mir gefällt sehr, was Petrus sagt. Even though they accuse you of being evildoers. Obwohl sie euch beschuldigen, Übeltäter zu sein. Look. Schau. Peter says, even though they accuse you of being evildoers, don't separate yourself, still mix with them. Petrus sagt, obwohl sie euch beschuldigen, Übeltäter zu sein, sondert euch nicht ab, mischt euch trotzdem unter sie. I think that's an incredible statement. Ich finde, das ist eine großartige Aussage. See, once we have divorced ourselves from the evil desires within us, Sobald wir uns von den bösen Begierden in uns getrennt haben, then we can mix with them. können wir uns unter sie mischen. Even though they accuse us of being evildoers. Obwohl sie uns beschuldigen, Übeltäter zu sein. Look, Schau. Peter doesn't say if they accuse you of evildoers, you tell them that you are not. Petrus sagt nicht, wenn sie euch beschuldigen, dass ihr Übeltäter seid, dann sagt ihnen, dass ihr es nicht seid. He doesn't say defend yourself with words. Show them that they're wrong. Er sagt nicht, verteidigt euch mit Worten und zeigt ihnen, dass sie im Unrecht sind. None of that. Nichts von alledem. Look what he says. Schau, was er sagt. He says, live honorable lives as you mix with them. Er sagt, lebt ein ehrbares Leben, während ihr euch unter sie mischt. And then he continues to tell us, for they will see your beautiful works. Und dann sagt er weiter, denn sie werden eure schönen Werke sehen. And have a reason to glorify God in the day he visits us. Und einen Grund haben, Gott zu verherrlichen an dem Tag, an dem er uns besucht. Doesn't this immediately cause you to think about the very words of Jesus? Musst du da nicht sofort an die Worte Jesu denken? What did Jesus tell? Was hat Jesus gesagt? Jesus say that we should let our good works be before the people. Jesus sagte, dass wir unsere guten Werke vor den Leuten sichtbar werden lassen sollen. In fact, Jesus said, let your light shine before the people. Tatsächlich sagte Jesus, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. So that they will see your good works and glorify your Father in heaven. Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. So here, the Apostle Peter says the same thing that Jesus said. Hier sagt der Apostel Petrus also dasselbe, was Jesus gesagt hat. Whatever they accuse you of, at the end of the day, it's your good works that will justify you. Was auch immer sie dir vorwerfen, am Ende des Tages sind es deine guten Werke, die dich rechtfertigen werden. Not your words with which you defend yourself. Nicht deine Worte, mit denen du dich verteidigst. But your amazingly beautiful works will cause them to glorify God. Sondern deine erstaunlich schönen Werke werden sie veranlassen, Gott zu verherrlichen. Think about it. Denk darüber nach. Do you know, what is easier? Was ist einfacher? To justify yourself with words or to actually live a life that justifies you? Dich mit Worten zu rechtfertigen oder tatsächlich ein Leben zu führen, das dich rechtfertigt. It doesn't cost very much to say, hey, look, you're wrong, I'm not so bad. Es kostet nicht viel zu sagen, hey, schau mal, du hast Unrecht, ich bin gar nicht so schlecht. You've accused me falsely. Du hast mich zu Unrecht beschuldigt. Ah, these words anybody can say. Diese Worte kann jeder sagen. But not to say anything, but to prove with beautiful works that you are different. Aber nichts zu sagen, sondern mit wunderbaren Werken zu beweisen, dass du anders bist. That is a totally different story. Das ist eine ganz andere Geschichte. This means that you now have to live it and not only say it. Das bedeutet, dass du es jetzt leben und nicht nur sagen musst. See, we Christians are always supposed to be known by how we live our lives, not what we say. Denn wir Christen sollen immer daran erkannt werden, wie wir unser Leben leben, nicht daran, was wir sagen. Our words need to be backed up by our works. Unsere Worte müssen durch unsere Taten untermauert werden. Or even better to say, oder noch besser, better to say our words are backing up our works. Unsere Worte müssen unsere Taten untermauern. You know, what we do comes first and what we say comes second. Das, was wir tun, steht an erster Stelle und das, was wir sagen, an zweiter. If we live like this, the world will have a reason to glorify God. Wenn wir so leben, wird die Welt einen Grund haben, Gott zu verherrlichen. So let's people who will show them. Lass uns also Menschen sein, die ihnen zeigen, who will show them that we truly are people that will give the world a reason to glorify God. Die ihnen zeigen, dass wir wirklich Menschen sind, die der Welt einen Grund geben, Gott zu verherrlichen. That will bring so much glory to our God in heaven. Das wird unserem Gott im Himmel so viel Ehre einbringen. And guess what? Und weißt du was? We are done for another day and we'll see you tomorrow. Das war's für diesen Tag. Bis morgen!